Good morning, once again we are back. Guten Morgen, wir sind wieder da. So look, the first thing that Jesus told us in Matthew chapter 11. Schaut euch an, was eines der ersten Dinge war, die Jesus uns in Matthäus 11, 28 sagte. Come unto me. Kommt her zu mir. Oh, these beautiful words. Ach, diese wunderbaren Worte. Come unto me. Kommt her zu mir. But what have we learned? Aber was haben wir gelernt? To the pastor and he will fix your problem. Komm zum Pastor, der wird dein Problem lösen. Come to the church and then you will be fine. Komm zur Gemeinde und es wird dir gut gehen. Don't you dare to miss a meeting. Wage es ja nicht, ein Treffen zu versäumen. When you come to the church, you will find rest. Weil nur wenn du zur Gemeinde kommst, wirst du Ruhe finden. My friend, you will not find rest in your church. You will not find rest in religion. You will not find rest in the pastor. Meine Freunde, ihr werdet nicht in der Gemeinde Ruhe finden. Ihr werdet keine Ruhe in Religion finden und auch nicht im Pastor. And you will find rest at, and that is the person of Jesus Christ. Es gibt nur einen, wo ihr Ruhe finden werdet, und zwar in der Person Jesus Christus. Jesus is the solution of every problem that you will ever encounter. Jesus ist die Lösung zu allen Problemen, die du jemals haben wirst. Christ in us is the hope of glory. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Paul fought so hard to make sure that Christ is the center in every life. Der Apostel Paulus kämpft so hart, um sicherzugehen, dass Christus das Zentrum in jedem Leben ist. I love the book of Colossians. Ich liebe das Buch der Kolosser. I love all of the books. Ich liebe alle Bücher. In Colossians, something strikes me stronger than in the other books. Aber im Kolosser trifft mich etwas stärker als in allen anderen. Colossians is not about the powerful church. Im Kolosser geht es nicht nur um die kraftvolle Gemeinde. Colossians is not about the Almighty God. Im Kolosser geht es nicht um den allmächtigen Gott. Colossians is all about Christ, the center and must have supremacy. Im Kolosser geht es nur um Jesus, das Zentrum und seine absolute Vormachtstellung. In Kolosser sagt uns Paulus, just as you have received Christ, so walk in him. So wie ihr Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. How did you receive Christ? Wie habt ihr Christus empfangen? By faith. Durch Glauben. So how do you walk in him experientially every day? Wie wandelt ihr in ihm erfahrungsgemäß jeden Tag? Faith. Durch Glauben. So you have to take the words of Jesus serious when he says, hey, come to me. Also müsst ihr die Worte Jesu ernst nehmen, wenn er sagt, kommt zu mir. But Reinhard, I did come to Jesus. Aber Reinhard, ich bin zu Jesus gekommen. Gave my life to Jesus. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. I believed in him as my savior. Ich glaube an ihn als meinen Erretter. Well, nun? Then why do you run after people to try to find the solution for your problem? Aber warum rennst du dann zu Menschen, um Lösungen für deine Probleme zu finden? You see, you came to Jesus as your savior, but you didn't come to him as the one who gives you rest. Siehst du, du bist zu Jesus als deinen Erretter gekommen, aber nicht als zu jemanden, der dir Ruhe gibt. There is a huge difference. Da ist ein großer Unterschied. And this is something that is so sad that people always come to Jesus as their savior and that's it. Und das ist etwas, das so traurig ist, dass Menschen immer zu Jesus als deren Erretter kommen. Und das ist es dann. Saved by faith, righteous by works. Errettet durch Glauben, gerecht durch Werke. Jesus my savior, the pastor who fixes my problem. Jesus mein Erretter und der Pastor, der meine Probleme löst. Jesus my savior, the prophet who gives me one more prophetic word. Jesus mein Erretter und der Prophet, der mir ein weiteres prophetisches Wort gibt. No wonder we do not experience the rest of God. Kein Wunder, dass wir die Ruhe Gottes nicht erleben. If we only come to Jesus as the one who has given us salvation. Wenn wir nur zu Jesus als unseren Erretter kommen. Do you know what I've learned? Wisst ihr, was ich gelernt habe? It upsets some people. Das verärgert in der Tat einige Leute. And I understand we need one another. Ich verstehe, dass wir uns gegenseitig brauchen. I understand that. Das verstehe ich. I need other people around me. I learn from other people. Ich brauche Leute um mich herum. Ich lerne von anderen. And that's important. Und das ist wichtig. But you know, I have developed such an incredible, beautiful habit in my life, lifestyle. Aber ich habe eine solch unglaublich wunderbare Gewohnheit als Lebensstil entwickelt. I face the first initial reaction that I have is Jesus and me. Dass welche Krise ich auch immer gegenüberstehe, die erste Reaktion darauf heißt Jesus und ich. I don't need to run to anybody to help me through my crisis. Ich muss nicht zu irgendjemanden laufen, der mir durch die Krise hilft. I go into my heart zone. Ich gehe in meine Herzenszone. And I say Jesus. Und ich sage Jesus. You've overcome the world. Du hast die Welt überwunden. In you there is peace. In dir ist Frieden. I don't have to worry because you care for me. Ich muss mir keine Sorgen machen, weil du dich mich kümmerst. I've learned that no matter what I face, Jesus and me is enough. Ich habe gelernt, dass was auch immer geschieht, Jesus und ich genug sind. So I'm thankful for my brothers. Ich bin dankbar für meine Brüder. Because if I would not have my brothers, I would live an isolated life, just Jesus and me. Wenn ich meine Brüder nicht hätte, würde ich ein isoliertes Leben führen, nur Jesus und ich. Not express everything that God has put inside of me. Und dann könnte ich nicht alles ausdrücken, was Jesus in mich hineingelegt hat. Do I need my brothers to fix my problems? No. Also brauche ich meine Brüder, um meine Probleme zu lösen? Nein. But I need my brothers so that together we can learn, we can grow and express the life of Jesus through us. Aber ich brauche meine Brüder, damit wir gemeinsam lernen, wachsen und das Leben Jesus durch uns ausdrücken können. It's funny that people think it's a contradiction. Es ist komisch, dass Leute denken, es wäre ein Widerspruch. In reality, it's not. Ist es nicht? It's the opposite. Es ist das Gegenteil. The more we as individual learns to live our life with Jesus as the one who gives us rest. Je mehr wir als Individuum lernen, das Leben mit Jesus zu leben und zu erkennen, dass uns Ruhe gibt, the more when we meet together, the life of Jesus will flow through us. Desto mehr wird das Leben Jesus durch uns fließen, wenn wir uns treffen. That's the healthy life of the body of Christ. Das ist das gesunde Leben des Leibes Christi. We meet together to express the life of Jesus. Also wir müssen uns treffen, das Leben Jesu auszudrücken. Not to fix our problems. Und nicht um unsere Probleme zu lösen. Go into your heart zone. Also geh in deine Herzenszone. Connect yourself with your Jesus. Und verbinde dich mit deinem Jesus. Keep saying to you every day, hey, come to me, come to me, come to me, come to me. Das sagt zu dir jeden Tag, hey, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. 3:20 says this. Offenbarung 3:20 sagt Folgendes. I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Look what he said. Schaut, was sagt. This is not an evangelistic gospel message. Das ist keine evangelisierende Nachricht aus dem Evangelium. He's talking to the church. Spricht zur Gemeinde. So look what he says. Schaut, was sagt. I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. He who hears my knock shall open. Und sagt nicht, wer mein Klopfen hört und aufmacht. He says. Sagt. Whoever hears my voice. Wer immer jemand meine Stimme hört. It's funny that we always listen to the knocking at the heart. Es ist komisch, dass wir immer auf das Klopfen an den Herzen achten. But we don't listen to the voice. Nicht aber an die Stimme. So Jesus said. Jesus sagt. Don't just ignore the knocking. Ignoriere das Klopfen einfach. Warum? Because there's so many things knocking at the door of your. Weil so viele Dinge an unsere Herzen klopfen. So Jesus knocks. Jesus klopft. Your worries knock. Unsere Sorgen klopfen. Your fears knock. Eure Ängste klopfen. The circumstances knock. Die Umstände klopfen. The problem is we focus on the knocking and we don't hear the whisper of our beloved Jesus. Das Problem ist, dass wir uns auf das Klopfen fokussieren und das Flüstern unseres geliebten Jesus nicht hören. Jesus said, who hears my voice? Jesus sagt, wer meine Stimme hört. Will do what? Der macht was? Open. Der wird die Tür öffnen. And I will come in. Zu dem werde ich hineingehen. And have communion. Und mit ihm werde ich essen. Listen, Jesus doesn't say, I will come into your spirit. He's already there. Jesus sagt nicht, ich werde in euren Geist kommen. Ist schon da. But do you know what? Aber wisst ihr was? The doors to our heart don't have a handle outside, only on the inside. Die Türen zu unseren Herzen haben von außen keinen Griff, nur von innen. Jesus is not going to open it and push himself in. Jesus wird sie nicht aufmachen und sich selbst hineindringen. He knocks. Klopft. Like everything else knocks. Wie alles andere klopft. And then in the middle of all of these knockings you hear a voice. Und da mitten unter all diesen Klopfgeräuschen kannst du eine Stimme hören. And then you say, und du wirst sagen, that's my Jesus. Das ist mein Jesus. That's the one who gives me rest. Das ist der mir Ruhe gibt. That's the one that I will open for. Das ist derjenige, dem ich öffnen werde. Come to me. Komm zu mir. You won't find rest in church, you won't find rest in institution, you won't find rest anywhere else but in Jesus. Du wirst in der Gemeinde keine Ruhe finden. Du wirst in keiner Institution Ruhe finden. Du wirst nirgendwo Ruhe finden, außer in Jesus. So learn that. Also, wir müssen das lernen. I'll see you tomorrow. Bis morgen.